Let's pray. So lass uns beten. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke that heute you are Abend, seated in heaven. Dass du im Himmel thronst. And that you see all these things. Und dass du all diese Dinge siehst. And you are fully aware. Und du bist dieser Dinge voll bewusst. And you rule the universe. Und du regierst das Universum. With your wisdom. Mit deiner Weisheit. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For this time. Für diese Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's go back to Hebrews 10. Gehen wir zurück zum Hebräer 10. This is exactly what we've been talking about. Und genau darüber haben wir ja gesprochen bereits. About not losing your trust in the faithfulness of God toward His promises. Dass man eben nicht sein Vertrauen verliert in die Treue Gottes gegenüber seinen Verheißungen. We talked about situations that will kick your feet right out. Wir haben gesprochen über Situationen, die einfach den Boden unter den Füßen wegreißen. So a couple gets married and they go to Africa. Ein Ehepaar, es heiratet, es geht nach Afrika. They spend their life serving God. Sie verbringen ihr Leben damit, dass sie Gott dienen wollen. They have two wonderful sons. Sie haben zwei wunderbare Kinder, zwei Jungen. The sons decide that they'll go to Austria to spend a little time. Ihre Jungs, sie entscheiden sich, nach Österreich zu gehen, dort ein bisschen die Zeit zu verbringen. They visit someone's house. Sie sind jetzt zu Besuch bei jemandem zu Hause. The extra house, the summer house, whatever, the house in the mountains somewhere. Es war ein Sommerhaus irgendwo in den Bergen von jemandem. And they work the heater wrong. Und irgendwie gehen sie da falsch mit der Heizung um. And they get killed. Und tot sind sie. These are the kind of situations that we will face in our lives. Das sind Arten von Situationen, mit denen wir in unserem Leben konfrontiert sein werden. The challenge is, what will our confession be? Und die Herausforderung besteht darin, was wird dann unser Bekenntnis sein? And not only what the confession will be from our mouth, but what the confession of our heart will be. Aber nicht nur allein das, was dann aus unserem Mund hervorkommt, sondern was wird das Bekenntnis, das eigentliche Bekenntnis im Herzen sein? Because we can speak in our heart. Denn wir können in unserem Herzen etwas sprechen. This is part of the message from last night. Und das ist ein Teil der Botschaft von gestern Abend. When Lucifer was before the presence of God as a covering cherub. Als Lucifer vor der Gegenwart Gottes stand, als ein schirmender Cherub. And the covering cherubs would be right in the presence of God. Und diese schirmenden Cherubim, sie würden direkt in der Gegenwart Gottes and sein. And they would lift one of their sets of wings over the glory of God. Und eines ihrer Flügel würden sie erheben, um sie vor die Herrlichkeit Gottes zu schwingen. And another set they would cover themselves. Und mit einem anderen Paar ihrer Schwingen würden sie sich selbst bedecken. And God would manifest his glory. Sodass Gott seine Herrlichkeit manifestieren würde. And this glory was so powerful that they would actually block it from the rest of the angels. Und diese Herrlichkeit ist so mächtig, dass sie abschirmen würden vor den anderen Engeln. This is who Lucifer was. Das war Lucifer. He's called one of the covering cherub. Er wird bezeichnet als einer der schirmenden Cherubim. In Ezekiel 28. In Ezekiel Kapitel 28. And while he is in the presence of God. Und während er da in der Gegenwart Gottes steht. It says in Isaiah 14:13. Heißt es in Jesaja 14, Vers 13. That Lucifer spoke in his heart. Da sprach Lucifer in seinem Herzen. And he said in his heart. Und er sprach so in seinem Herzen. I will ascend above the Most High. Ich will mich erheben über den Höchsten. I will be like the Most High. Ich werde mich dem Höchsten gleich machen. And he said five times, I will, I will, I will, I will, I will. Und fünfmal sagte er nur, ich will, ich will, ich will und ich will. Nobody heard this. Niemand hörte das. But he spoke it in his heart. Aber er sprach es in seinem Herzen. The power of a confession. Die Kraft eines Bekenntnisses. And these kind of situations. Und diese Art von Situationen. Are really such a challenge as to what our confession will be. Sind so eine Herausforderung dem gegenüber, was unser Bekenntnis sein wird. Not just in our mouth. Nicht nur von unserem Mund her. But the confession of the heart. Sondern das eigentliche Bekenntnis des Herzens. Because we speak in our hearts. Denn wir sprechen ja in unserem Herzen. I've been observing my own behavior in the last week. Ich habe in der letzten Woche mein eigenes Verhalten da beobachtet. And I noticed in the morning when I wake up. Und ich habe da bemerkt, am Morgen, wenn ich aufwache. I hit the snooze. Dann schlage ich da eben auf dem Wecker. It gives you like five more minutes. Das noch weitere fünf Monate. You try to trick yourself. And so I hit the snooze and then I talk to the Lord. Also ich tippe da die Wegverzögerung an und spreche mit dem Herrn. And it's so quiet and so just me and him. Und da ist es so still, nur er und ich. That if Mary looked at me, she would swear I was sleeping. Mary einfach mich anschauen würde, sie würde schwören, dass ich schlafen würde. But I'm having a full conversation with God. Aber währenddessen habe ich ein volles Gespräch mit dem Herrn. Very clear in my mind, I'm talking to God silently. Ganz klar in meinen Gedanken, ich spreche zu Gott einfach still. Very clearly. Aber doch ganz klar. For the day. Und so beginne ich da den Tag. Until I fall asleep and then I hear the snooze again. Also bis ich dann wieder einschlafe und wieder auf die Wegverzögerung bin. I hit the snooze again. I say, God, where was I? Oh yeah, okay. Und dann haue ich da wieder drauf und frage Gott, naja, wo war ich denn eigentlich jetzt? There's power in our thoughts. Ja, ist eine Kraft in unseren Gedanken. Now it says that we believe with the heart, but we confess with the mouth. Es heißt, wir glauben mit unserem Herzen, aber wir bekennen mit unserem Mund. But there's a very powerful confession that's silent. Aber es gibt auch ein ganz mächtiges Bekenntnis, was einfach nur still ist. Lucifer was speaking in his heart and it was very powerful. Lucifer sprach diese Dinge in seinem Herzen und es war sehr mächtig. And what he said in his heart made him into Satan. Und das, was er in seinem Herzen da gesprochen hat, das hat ihn zu Satan gemacht. Because the word Satan means to oppose. Satan bedeutet ja der Widersacher. And he began to oppose the purpose of God for his life. Und er begann sich dem Zweck Gottes für sein Leben entgegenzustellen. Because he saw something that he wanted. Denn er sah etwas, was er wollte. And he was no longer content with God's purpose for his life. Und er war nicht länger zufrieden mit Gottes Zweck für sein Leben. And one of the reasons why he hates us so much. Und einer der Gründe, warum er uns so sehr hasst, is because God gave us the very thing that he wanted. Steht darin, weil Gott uns ja genau das gegeben hat, wonach er verlangte. Not that we would ascend above God. Nicht, dass wir uns jetzt über Gott erheben würden. But God would elevate us to the level of himself. Aber Gott würde uns erheben auf seine Ebene. So it says in 1 John chapter 3 verse 1. So heißt es ja auch im 1. Johannes Kapitel 3 Vers 1. It says, how great is the love the Father has lavished on us that we should be called the children of God. Seht, welche eine Liebe uns der Vater überströmend gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. And my thought yesterday. Und mein Gedanke gestern. And I'll finish the message tomorrow. Morgen werde ich dann auch diese Botschaft abschließen. Is that our words are so powerful. Unsere Worte sind so mächtig. And God considers them and takes them very serious. Und Gott, er betrachtet sie, er erwägt sie und er nimmt sie sehr ernst. God sent the angel Gabriel down to visit this wonderful believer called Zechariah. Gott sandte seinen Engel Gabriel, um diesen wunderbaren Gläubigen in Zechariah heimzusuchen. Because the time was coming now that Christ would come. Denn es war ja an der Zeit, dass Christus, der Messias, kommen sollte. Well, Christ was already there, but Christ would reveal himself. Dass sich Christus offenbaren würde. And so he is going to send the forerunner. So sendet er den Vorläufer. He's going to send John the Baptist. Er sendet Johannes den Täufer. And he sends Gabriel to talk to Zechariah. Und er sendet Gabriel, um zu Zacharias zu sprechen. That in his old age he and his wife are going to have a child. Dass er auch in seinem hohen Alter er und seine Frau ein Kind haben würden. So you could imagine the joy that Gabriel had. Könnt ihr euch vorstellen die Freude, die Gabriel darüber haben würde? Gabriel, it's time. Gabriel, jetzt ist es an der Zeit. Soon the incarnation will occur. Sehr bald wird dann auch die Fleischwerdung stattfinden. And Christ, my son, will descend. Und dann wird auch Christus, mein Sohn, hinabsteigen. But you got to go first and tell Zechariah that they're going to have a kid. Aber zuerst einmal musst du da runter und Zacharias sagen, dass er ein Kind haben wird. And Gabriel. Und los geht's. And he descends to the earth. Und so schwingt sich Gabriel herab zur Erde. Right down to wherever they were living. Und genau dorthin, wo sie lebten. And he appears like. Und so erscheint er. And it's in the temple when Zechariah. Und tatsächlich ist es ja im Tempel im Moment, wo Zacharias was called to do the offering inside the temple. Wo Zacharias dazu berufen war, die Gaben oder die, das Opfer im Tempel darzubringen. And so Gabriel appears and he tells him this good news. Und so erscheint der Gabriel und er erzählt ihm diese gute Nachricht. You're going to have a son. He's going to be a great man. Er wird seinen Sohn haben. Er wird ein großartiger Mann werden. He will be the forerunner to the Messiah. Er wird der Vorläufer sein für den Messias. And then, you know, in the mind of Zechariah, there's thoughts. Und dann aber in den Gedanken von Zacharias entwickeln sich da Gedanken. There's a bit of unbelief. Da ist ein bisschen ein Unglauben. And he's thinking, this is so interesting. Wow, an angel. Cool. Denkt so, wow, ein Engel. Like, wow, look at those wings or whatever, schau, you know. Schau da die Flügel, die schwingen. And he's got these thoughts running in his mind. Und so am Laufen da diese Gedanken and then bei ihm im Sinn. And then he makes this confession. Dann macht er aber dieses Bekenntnis. That really ticks Gabriel off. Und das also ist ein echtes Problem für really. Gabriel. I mean, angels get mad. He get really ticked. Der wird sauer. And so right in the presence of this angel, he says, direkt in der Gegenwart dieses mächtigen Engels, sagt er, how do I know this is true? Kleinen Moment. Woran erkenne ich, dass das wahr ist? Remember when Marcus played the angel and Georgie played the old man? Als Markus der Engel spielte und Georgie den alten Mann. And Georgie did it so well. Und George hat das so super gespielt. How do I know this is true? Na, wie weiß ich, ob das wahr ist? I mean, if he had doubt in his heart, he could have said, also wenn er Zweifel in seinem Herzen gehabt hätte, this hätte er sagen können, very interesting. Thank you for coming. Also das ist sehr interessant. Dankeschön fürs Kommen. I'm actually quite old. I mean, I'm with you. You know what I mean? Don't get also, me wrong. Also ich bin da ganz mit dir. I mean, also ich bin ein bisschen alt, aber ich bin ganz bei dir. I'm in the temple. There's an angel. Ja, okay. Ich bin hier im Tempel und du bist hier der Engel. Can you maybe give me some insight as to how this might happen because I'm old? Also könntest du mir da vielleicht ein klein wenig einen Einblick geben? Ich bin ja schon ein bisschen alt, wie das dann wird auch geschehen. But he doesn't protect his confession. Aber er beschützt ja dieses Bekenntnis nicht. And he blurts this out. Er hält das nicht für sich selbst und so kommt es direkt heraus. And then Gabriel says, und das sagt ihm der Gabriel, I am Gabriel. Ich bin Gabriel. I think that's how he said it. I mean, he could have said, I'm Gabriel. Ja. Hallo. Ich bin Gabriel. From the presence of the Lord. Ja, aus der Gegenwart. I think he just went like, I am Gabriel. Ich bin Gabriel. From the presence, who stands in the presence of God. Der in der Gegenwart Gottes steht. And because you spoke this, und weil du dies gesprochen because hast, you did not believe, weil du nicht geglaubt hast, you will be dumb until it occurs. Wirst du taub sein, bis es geschieht. Stumm, Entschuldigung. Right. And he was. Now, here's the point. This man Zechariah was a wonderful believer. Aber hier ist der Punkt. Dieser Mann, der Zacharias, war ein wunderbarer Gläubiger. Chosen by God. Er war ja von Gott erwählt. I mean, he got the most incredible privilege. Er hatte dieses unglaubliche Privileg. That for all of eternity he will be known as the father of John the Baptist. Er würde ja für alle Ewigkeit bekannt sein als der Vater von Johannes dem Täufer. That, we get to heaven and we say that. Hi, nice to meet you. What's your name? Hallo, wer bist du? I'm Zechariah. Ich bin Zacharias. The Zechariah? Der Zacharias. I mean, like, not the prophet, but the one in the temple? Nicht der Prophet, sondern der im Tempel. That's me. Ja, das bin ich. I just got to know, tell me what it was like. Sag mir, like, wie war das? How did he say it? Wie hat er das gesagt, der Engel? Well, it was really cool. I mean, I'm standing here, total, like, das war echt cool, Wahnsinn. Like, here he comes, you know. Da and, ist er. And then I made that unbelievably stupid statement. Na, diese unglaublich dumme Aussage. That is in the scripture forever. Das steht dafür immer in der Schrift drin. I mean, that was me, you know. Das war ich. But what can you say? You know, you got to guard your tongue. Na ja, so ist es. I mean, the power of death and life is in the tongue, you know what I'm saying? Das heißt ja. Kraft, Macht, über Leben und Tod. And there I was, this careless, nicht wahr, so sorglos, whatever I was. Also, so seltsam, I mean, that's him. Das ist er. But he made such a careless statement. Und doch war so ein sorgloses Sprechen. So two questions. Also zwei Fragen. How many careless statements do we make? Wie viel unbedachte Worte sprechen wir aus? Verbally. Wir sprechen sie förmlich aus. But even more so. Aber noch viel mehr. Non-verbally. Non-verbal. We can say things about people without ever moving our lips. Wir können Dinge über andere Leute sagen, ohne je sie mit unseren Lippen bewegt haben. We can say things about ourselves without ever moving our lips. Wir können auch Dinge über uns selbst sagen, ohne dass wir je dabei die Lippen bewegen. And we can say things about God without ever moving our lips. Wir können auch Dinge über Gott sprechen, ohne je unsere Lippen zu bewegen. In this book, it's called Happiness is a Choice. Da gibt es den Titel Freude ist eine Entscheidung. It's written by Paul Meyer. Geschrieben von Paul Meyer. In the book, in diesem Buch, they have 500 clinics in America. Da gibt es 500 Spitäler in Amerika. For it's like psychological and emotional problems. Und die beschäftigen sich mit psychologischen und emotionalen Problemen. And they're Christian psychologists. Und es sind christliche Psychologen. And in the book, they said this. Und in diesem Buch, was sie geschrieben haben, sagen sie Folgendes. That all emotional pain. Dass alle emotionalen Schwierigkeiten, Schmerzen in all of their experience, nach ihren Erfahrungen comes from one of three things. Aus einem von drei Dingen stammen. A lack of self-worth. Ein Mangel an Selbstwertgefühl. Number two, a lack of intimacy with people. Zweitens, ein Mangel an enger Vertrautheit mit anderen Leuten. And number three, a lack of intimacy with God. Und ein Mangel an enger Vertrautheit mit Gott. Now, I got this off the internet. Ich habe das Saturday. Aus dem Internet. And you can get this yourself off the internet. Und ihr könnt das selber auch aus dem Internet bekommen. Just put negative thinking. Und das Thema ist negatives Denken. In Google, and this will come right up. Also negative thinking. In Englisch, in Google eintippen. Be like number one on the top of the page. Und da bekommt die Nummer eins. And 13 effects of negative thinking. Da gibt es 13 verschiedene Auswirkungen von negativem Denken. Last week in service. Letzte Woche im Gottesdienst. I was talking about why and how we should confess. Da habe ich darüber gesprochen, warum und wie wir unser Bekenntnis haben sollten. And what is so powerful about confessing? Und was ja so mächtig daran ist, eben zu bekennen. We know that it has number one a natural effect. Wir wissen, dass es eine natürliche Wirkung hat. Because we were created in the image of God. Da wir ja in dem Bilde Gottes geschaffen sind. And number two, it has a supernatural effect. Es hat aber auch eine übernatürliche Wirkung. And this is what the centurion testified of. Und das ist das, wovon dieser Hauptmann das Zeugnis abgegeben hat. And Jesus said, that was great, such great faith have I not seen in all of Israel. Und Jesus sagte ihm, solch einen großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht vorgefunden. So the centurion says to Jesus, just say the word and he'll be healed. So sagt Jesus zum Centurion, sprich nur das Wort aus und er wird geheilt sein. I'm also a man under authority. Denn ich bin ja auch ein Mann unter Autorität. I mean, I'm under natural authority, you're under supernatural authority. Das spricht der Hauptmann zu Jesus. Ich bin ein Mann, der natürliche Autorität innehat, aber du bist jemand, der übernatürliche Autorität besitzt. So the centurion shows us the two realms. So zeigt uns dieser Hauptmann diese beiden Bereiche. That even if you're not a believer, selbst dann, wenn du kein Gläubiger bist, even if you're just some secular, atheistic or agnostic person, selbst wenn du nur einfach eine weltliche agnostische Person wärst. These principles are very well recognized among New Age people and esoteric people. So werden doch diese Prinzipien auch unter New Age Leuten oder esoterischen Leuten sehr wohl berücksichtigt. New Age people don't want anybody who's negative around themselves. Diese Leute, diese New Age Leute, die wollen niemanden, der irgendwie Negatives ausstrahlt, um sich herum haben. Because they recognize these principles better than Christians do. Denn sie tun diese Prinzipien besser anerkennen, als es die Christen machen. And this is Luke 16:8. Und das ist Lukas 16, Vers 8. Where Jesus said, the children of this world, wo Jesus sagt, die Kinder dieser Welt, are wiser, die sind weiser, than the children of light. Als die Kinder des Lichts. They recognize principles, die erkennen Prinzipien, that are natural, die aber ganz natürlich sind, that believers don't recognize. Die aber die Gläubigen nicht anerkennen. Here's 13 things that negative thinking will do to you. Also hier gibt es 13 Dinge, die negatives Denken, die antun werden. And I would say negative speaking. Und ich werde dazu hinzufügen, negatives Sprechen. Speaking silently. Dieses Sprechen ganz still. Or speaking negatively. Or speaking openly negatively. Aber auch das, was wir eben negativ offen aussprechen. It's more than just thinking, it's speaking. Es ist mehr als nur denken. Es ist etwas, was wir innerlich oder äußerlich aussprechen. So a negative confession. Ein negatives Bekenntnis. You dig a pit deeper and deeper. Du gräbst da eine Grube tiefer und tiefer. And the more negative you are, the harder it is to get out, number one. Und je negativer du wirst, umso schwieriger wird es dann aus dieser eigenen selbstgeraden Grube herauszukommen. Number two, it's self-defeating. Punkt 2, es fügt dir selbst eine Niederlage zu. Because you have no solutions for life. Denn du hast auch gar keine Lösung fürs Leben mehr. Number three, it damages your immune system. Es zerstört dein Immunsystem. Number four, Nummer vier, it prevents you from seeing the good around you. Es hindert dich daran, das Gute um dich herum zu erkennen. Number five, it prevents you from coping with problems. Es hält dich davon ab, Probleme wirklich zu lösen. Number six, Nummer it sechs, hypnotizes you. Es hypnotisiert dich. Self-hypnosis. Es ist eine Selbsthypnose. You program yourself for defeat. Du programmierst deine eigene Niederlage. Number seven, it creates a negative world around you. Es schafft eine negative Welt um dich herum. You make the whole office negative with your negativity. Du machst das ganze Büro um dich herum negativ mit deiner Negativität. Number eight, it causes you to have a victim mentality. Es führt dazu, dass du eine Opfermentalität hast. Number nine, it causes you to have a quick fix mentality. Es führt dich dazu, dass du eine Mentalität hast, die einfach nach der schnellen Lösung sucht. Just gotta win the lottery, everything will be better. Oh, wenn ich eine Lotterie gewinne, dann wird alles besser sein. If I just get married, everything will be better. Wenn ich nur heirate, dann wird alles besser sein. If I just have a kid, everything will be better. Wenn ich nur ein Kind hätte, alles wäre besser. Number 10, it attracts other negative people to you. Es zieht auch andere negative Leute zu dir an. Number 11, it takes away your energy, focus and motivation. Nummer 11, es nimmt dir deine Energie, deine Ausrichtung und deine Motivation. Number 12, it leads to depression. Nummer 12, es führt zu Depressionen, Self-pity, Selbstmitleid and a sense of hopelessness. Und so ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. And number 13, und Nummer 13, it hurts the world around you. You harm the world. Es verletzt die Welt um dich herum ganz grob. This is just on a natural level. Und das sind einfach nur diese Punkte, die sich auf der natürlichen Ebene schon zeigen. And you don't have to speak, you don't have to speak words to speak words. Und du musst gar nicht die Worte erst aussprechen, um Worte zu sprechen. Right. You don't have to speak them verbally to be speaking. Du musst gar nicht sie erst formulieren, um sie doch ausgesprochen zu haben. You can be speaking non-verbally. Du kannst nonverbal, das heißt ohne and Worte sprechen. This is the thing I'm really trying to catch in. What am I saying non-verbally? Oh, das ist wirklich, womit ich mich da fangen möchte. Was sage ich da nonverbal? Because what I say is where my future is going. Denn das, was ich da sage, was ich ausdrücke, das ist ja auch das, wo sich meine Zukunft hinbewegt. It's not what I believe. Es ist nicht das, was ich glaube. What I believe is my values. Was ich glaube, das sind meine Werte. What I say is my vision. Aber was ich sage, das ist meine Vision. And I can have great values. Und ich kann vielleicht großartige Werte besitzen. But if I have no vision, aber wenn ich keine Vision habe, then I will perish anyway. Dann werde ich so oder so vergehen. As a believer with great values. Auch als Gläubiger, der vielleicht großartige Werte so haben mag. I'm studying what I'm saying. So non-verbally. Jetzt ganz genau, was ich nonverbal da ausdrücke. And I'm taking opportunity. Und ich ergreife dann auch die Gelegenheit. When I can't speak, to really speak to the Lord without opening my mouth. Wenn ich vielleicht selber nicht sprechen kann, doch zum Herrn zu sprechen, ohne dass dabei meinen Mund öffne. Another thing. Ein weiterer Punkt. Can we really control what we say non-verbally? Können wir da wirklich kontrollieren, was wir sagen? Auf nonverbaler Ebene. It happens so fast. Das geschieht ja so schnell. Maybe you walk into a room. Vielleicht kommst du in einen Raum. And you see someone. Du siehst jemanden. And you say, "Oh, I can't stand that person." It just happens so fast. I can't stand that person. So schnell. Ich kann you didn't say it. You just thought it. Or, "Ah, look how terrible the weather is." Wie schrecklich das Wetter ausschaut. You're just making statements. Und du hast deine Aussage schon gemacht. And those statements are either against yourself, people, or God. Und diese Feststellungen, die richten sich gegen dich selbst, andere Leute oder gar gegen Gott. These three areas, a lack of self-worth. Diese drei Bereiche, ein Mangel an Selbstwertgefühl. What do I say about myself? Was sage ich da über mich selbst? I was saying last week how I would call my, I'd be really, I'm really hard on myself. Also ich geht er wirklich strikt mit mir um. And when I do something stupid, I really give it to myself. Und wenn ich etwas Dummes tue, dann gebe ich es mir auch. And I say, Rob, I mean, you just won the gold medal for stupidity, okay? I mean, you are on the top. Gerade die Goldmedaille, du stehst ganz oben. You are number one, man. Idiot. Ganz oben. Stupido. Du bist der Hit. And I just scold myself. Und so tue ich mich also selbst kaputt. Just like my father and my brother would. So wie es mein Vater oder mein Bruder getan hat. And last week I decided I'm not doing it anymore. Und letzte Woche habe ich mich entschieden, das mache ich nicht mehr. I'm not doing it verbally and I'm not doing it non-verbally. Ich werde es nicht mit Worten tun, ich werde es auch nicht ohne Worte tun. So I was studying this week, I was preparing for service. So habe ich diese Woche studiert, ich habe mich vorbereitet auf den Gottesdienst. And my light burned out on my desk. Und mein Licht ist da ausgebrannt auf meinem Schreibtisch. I thought, I pulled the bulb out, I thought. Ich habe da die Lampe herausgedreht. This light is so difficult. I have to go to Obi. Das ist kein einfaches Licht da, das muss man finden. Vielleicht beim Obi. I thought, but maybe, just maybe, we have it in the closet, but maybe. Aber vielleicht, vielleicht haben wir genauso eine Birne auch im Schrank. So I go in the closet and I'm digging through all the bulbs. Und so wende ich mich dem Schrank zu und ich gehe da die ganzen Glühlampen durch. And there it is. Und da it's a miracle of God. I mean, it's right there. Ein Wunder I Gottes. Can't believe it. Da ist sie. When did I buy this? It's unbelievable. Praise the Lord. I'm so Preis happy. Den Herrn. Ich bin so glücklich. So I walk in the room and I'm opening it up. Also gehe ich da in den Raum hinein. Ich öffne sie. And you know what happens. Du weißt natürlich, was da passiert. I dropped ist. It. I dropped fallen it. Fallen lassen. Ich habe es fallen lassen. And I quickly picked it up. And I thought. Und ich habe es dann schnell aufgehoben. You didn't break, did you? Du bist ja nicht kaputt gegangen? So I stuck it in. Ich habe es eingesteckt. And it didn't want to go. Und irgendwie wollte es dann nicht sich einstecken lassen. And I broke it. Und dann habe ich es gebrochen. And I stopped myself. Und dann habe ich mich dann selbst gestoppt. And instead of calling myself all these unbelievable things. Und stattdessen, dass ich mir jetzt all diese schrecklichen Dinge da geschimpft hätte. You idiot. Du. You couldn't have taken your time, right? Idiot. You just got to do everything so fast, right? Du musst ja alles immer so schnell machen. Du kannst ja keine Zeit nehmen, ja? Stupid. I said to myself. Aber ich habe zu mir gesagt. Oh beloved of the Lord. Oh beloved. Geliebter des Herrn. That's what I said I would say, you know. So I said it. Also das sag ich dir, das sollte ich sagen. Und ich said, oh beloved of the Lord. Oh geliebter des and Herrn. And I was actually so happy. Und dann plötzlich war ich so glücklich. I just took a ride to Obi. Bin zum Obi gefahren. And I bought all these other things. Hab all diese Sachen gekauft. Yeah, it was a great time. I listened to a tape on the way there. Hab eine super Zeit gehabt. Hab mir eine Kassette angehört. I heard a wonderful message. Hörte eine wunderbare Botschaft. I made a phone call. Hab noch einen Anruf getätigt. I prayed on the way back. It was beautiful. Habe gebetet auf dem Weg zurück. It was like I was very thankful I broke it. Und so war ich sehr dankbar, dass ich es zerbrochen habe. I want to be so careful. Ich möchte da so sorgfältig sein. When I confess. Was ich da bekenne, because what I confess is what I'm going to be. Denn was ich bekenne, ist auch das, was ich sein werde. That's my future. Das ist meine Zukunft. I confess my vision. Ich bekenne meine Vision. I believe my values. Und ich glaube meine Werte. Your values are the way you think things should be. You believe things should be. Deine Werte ist die Art und Weise, wie du denkst, dass die Dinge sein sollten. Do we believe we should love each other? Glauben wir, dass wir einander lieben sollten? Yes, that's my value. Ja, das ist mein Wert. Do we always do it? No. Machen wir das immer? But nein. No, the value is the way things should be. Aber ein Wert ist die Art und Weise, wie die Dinge sein sollten. I have my values. Ich habe meine Werte. But my vision pulls me. Aber meine Vision, die führt mich und die and zieht that's mich. My mouth. Das ist mein Mund. It's not only verbal, but it's non-verbal. Er ist nicht nur jetzt wörtlich ausgesprochen, sondern auch ohne Worte. Remember, it says in Psalm 14:1. Erinnert euch daran, es heißt im Psalm 14, that Vers 1. The fool said in his heart. Der Narr, er sagt in seinem Herzen. That there's no God. Da gibt es keinen Gott. He said it in his heart. Er sagt es wo? In seinem Herzen. We can speak non-verbally. So können auch wir ohne Worte sprechen. So here's my point. Hier kommt mein Punkt. If our non-verbal communication just goes so quickly, wenn meine nonverbale Kommunikation so schnell abläuft, what can we do? Was können wir da tun? Well, first I can really consciously learn to speak to God non-verbally. Also das Erste, was sein kann, ist, dass ich ganz bewusst lerne, nonverbal mit Gott in Kommunikation zu treten. Be more conscious of it, because we do it all the time. Also, ich mache es mir nur einfach bewusster, weil ich es ja eigentlich die ganze Zeit auch schon tue. Number two, Punkt zwei, if our verbal confession, wenn unser Bekenntnis mit Worten, which is easier to control, was ja einfacher zu kontrollieren, if we exercise ourselves in a good verbal confession, wenn wir uns da üben in einer guten verbalen Bekenntnis, we can erase what we're saying inside. Dann können wir damit auch einfach auslöschen, was wir in dem Herzen Because sagen. When I broke the light, denn als ich da das Licht zerbrach, my non-verbal communication was, you idiot. Meine nonverbale Kommunikation hätte vielleicht gelautet da, du Idiot. You have to go to Obi. Jetzt musst du Obi you fahren. You couldn't take your time, right? You gotta rush doing everything. Du machst alles kaputt, das schau. And before that communication could continue, aber vor diese Art der Kommunikation oder Bekenntnis da weitergehen könnte, stoppst du das mit einer stärkeren Kommunikation. With a verbal communication. Mit einer wörtlich ausgesprochenen Kommunikation. You make a confession, und so machst du ein Bekenntnis. O beloved of the Lord. Geliebte des Herrn. And everything that was going on the inside just stopped. Und alles, was da innen drin stattfindet, es hat einfach gestoppt. It was neutralized. Es war neutralisiert. By a verbal confession. Durch ein wörtlich ausgesprochenes Bekenntnis. Because the power of life and death is in the tongue. Denn die Macht über Leben und Tod ist ja in der Zunge. So this is something I really want to exercise in my own life. Oh, das ist wirklich etwas, worin ich mich in meinem eigenen Leben wirklich üben möchte. Remember Hannah when Hannah was in the temple. Erinnert euch an die Hannah, als sie im Tempel war. She was praying out loud. Sie betete da laut. And she was praying in such a way that she was actually doing the second one. The first one is non-verbal communication. Also eigentlich hat sie schon das zweite. Das erste ist diese non-verbale Kommunikation. Silent prayer, silent speaking. Ein stilles Gebet, ein stilles Sprechen. Right. The second is muttering or talking to yourself. Ist dieses Murmeln, dass der etwas selbst in Bart murmelt. The third is normal. Das dritte ist ganz normal. Fourth is speaking boldly. Das vierte ist dann es mit Freimut auszusprechen. And the fifth is singing. Und das fünfte ist singen. I mean, singing is wonderful. Singen ist wunderbar. If you believe what you're singing. Wenn du auch glaubst, was du singst. The temptation is you like the melody so much you forget the words. Die Versuchung besteht darin, dass du die Melodie so sehr magst, dass du die Worte vergisst. But if we concentrate on the words and sing, what a wonderful way. Aber wenn wir uns auf die Worte konzentrieren und dann singen, was für eine wunderbare Art und Weise. To neutralize any non-verbal bad communication. Damit auch nur irgendwelche nonverbalen negativen Kommunikationen sing. Abzustoppen. And sing and just sing. Sing in the shower. Sing einfach, sing unter der Dusche. But sing good songs. Und sing gute Lieder. I was talking to this missionary. Ich sprach mit einem Missionar. This is like 20 years ago. Schon 20 Jahre her. And he said to me. Er sagte mir. Hey Rob, I need counsel. Hey Rob, ich brauche da Rat. I said, what's the problem? Na, wo liegt das Problem? He said, well, I have all these bad thoughts. Ich habe diese negativen Gedanken, diese schlechten Gedanken I im said, Kopf. So, where do you think they're coming from? Na, was denkst du, wo kommen die her? So we're coming from the radio. Ich glaube, die kommen aus dem Radio. So what are you listening to? Na, was hörst du dir an? I'm listening to the rock station, you know. Ich höre mir diese Rockstation an. I like the music, but the words are killing me. Ich mag die Musik, aber die Worte, die bringen mich um. I thought, are you an idiot? Are you stupid? Bist du da blöd? I didn't say that to him, you know. Also, ich hab ihm das That's nicht what gesagt. I thought. That's what I spoke non-verbally. What are you stupid? Aber non-verbal. Turn the radio off. Na, schalt es doch ab. Duh. Huh? He said, yeah, maybe I should do that. Er sagt, ja, vielleicht soll ich das so tun. Why don't you just put some Christian music on? Vielleicht machst du nicht Get einfach a tape recorder. Musik an. Get a headset. Kassettenrekorder. Yeah. Und Kopfhörer. Yeah, I'll try that. Ja, das werde ich versuchen. Try that. Ja, versuch das. Right? Ja. Singing. Anyway. Singen. Hannah is exercising the second one. Hannah. Übt sich in dem zweiten. She's talking to herself, but nobody can understand what she's saying. Sie spricht zu ihr selbst, aber niemand kann es verstehen. And this prayer that she's praying, und dieses Gebet, was sie da betet, Eli looks at her, the priest, Eli, der Priester, der Hohepriester, and actually sie thinks an, that she's crazy. Und denkt, na bitte schön, die ist ja verrückt. And thinks she's drunk. Sie denkt, sie ist and then she says, I'm not. I'm perfectly normal. I'm praying. Aber sie sagt, nein, ich bin ganz normal, ich bete nur. I'm praying to God. Ich bete zu Gott. For blah blah. Für a son. Für was? Für ihren Sohn. And then God gave her the Son. Und Gott gab ihr den Sohn. There's power in prayer. Da gibt es eine Kraft im Remember Gebet. When Daniel was accused by the governors of Persia? Erinnert ihr euch, als Daniel angeklagt war von den Gouverneuren von Persien? Because the king was going to set him over the whole kingdom. Da ja der König ihn über das ganze Königreich setzen wollte. And they made this plan: if anyone doesn't worship the king as God, then he will be thrown to the lions. So machten sie ja diesen Plan: wenn jemand den König nicht als Gott anbeten würde, dann würde er den Löwen vorgeworfen werden. So Daniel opens his windows. So öffnet Daniel sein Fenster. Because he prays three times a day. Da er dreimal am Tag betet. And he prayed in such a way that when they snuck up on the house, und er betet in einer Art und Weise, dass als sich da einschlichen beim Haus, they could hear what he was saying. Sie sogar hören konnten, was er da sagte. Because Daniel spoke, he prayed out loud. Denn er sprach ja sein Gebet laut aus. So, just to close. Um jetzt abzuschließen. Catch yourself, what are you saying that's nonverbal? Fasse dich oder fang dich dabei, was du da nonverbal sagst. When you walk into a room, wenn du in einen Raum hineinkommst, catch what you're saying. Pass auf, was du da sagst. When you see certain people, try to catch what you are saying that you're not actually saying. Also wenn du bestimmte Leute siehst, pass genau auf, was du da sagst, was du aber nicht direkt aussprichst. Because it matters. Denn das spielt ja eine Rolle. Because God sees that. Denn Gott sieht es ja. God sees the heart. Gott sieht das Herz. And I wonder when it said, when God said about David. Und ich frage mich, wenn als Gott da über David sprach. I've chosen David because I see his heart. Ich habe genau den David erwählt, denn ich habe sein Herz gesehen. I wonder if God was speaking about David's non-verbal communication of the heart. Und ich frage mich, ob es nicht genau das war, dass Gott einfach diese nonverbale Kommunikation von David in seinem Herzen sah. Because when David faced Goliath, his confession was so powerful. Denn als David dem Goliath gegenübertrat, war sein Bekenntnis so mächtig. And I do this because I am asking myself. Und ich tue dies, weil ich mich ja selbst da frage. How much of the blessing of God have I robbed myself of? Wie viel Segen Gottes habe ich mich selbst beraubt? Because I've not been careful of what I have spoken non-verbally. Weil ich da nicht sorgfältig und vorsichtig war mit dem, was ich nonverbal irgendwie ausgedrückt habe. But I think what has blessed me. Aber ich denke, was mich genau gesegnet hat, is that I always sing. Ist das, dass ich immer singe. I'm always singing in the shower. I'm always singing in the car. Ich singe da unter der Dusche oder ich singe and im Auto. And I always pray out loud. Und ich bete auch immer laut. And I preach to myself. Und so predige ich auch mir selbst. When I study, I talk to myself. Wenn ich studiere, dann spreche ich auch mit mir selbst. And I think the power of a verbal confession. Und ich glaube, die Macht eines wörtlichen Bekenntnisses has neutralized anything non-verbal. Hat einfach nonverbale Dinge neutralisiert. To the point where I live a blessed life. Zu dem Punkt, dass ich ein gesegnetes Leben lebe. And I'm a blessed man. Ich bin ein gesegneter Mann. I have a blessed marriage. Ich habe eine gesegnete Ehe. I have a blessed mom. Ich habe eine gesegnete Mutter. I have blessed friends. Ich habe gesegnete Freunde. I have a blessed church. Ich habe eine gesegnete Gemeinde. We have a blessed kindergarten. Ich habe einen gesegneten Kindergarten. A blessed school. Eine gesegnete Schule. And we have an incredible future. Und wir haben einfach eine unglaubliche Zukunft. If we will just speak it out. Wenn wir die einfach nur aussprechen. And not allow there to be holes in the bucket. Und nicht zulassen, dass da Löcher sind in dem Gefäß. By what we say non-verbally. Durch das, was wir da nonverbal aussprechen. Amen. Let's pray. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for sending Jesus to this world. Danke, dass du Jesus in diese Welt gesandt hast. To save us from our sin. Um uns von unseren Sünden zu erretten. That we have a great Lord to focus on. Und dass wir diesen großartigen Herrn in dir haben, auf den wir uns konzentrieren we have great können. Promises to confess. Großartige Verheißungen, die wir bekennen können. That you will never leave us. Dass du uns nie verlässt. Never forsake us. Dass du uns nie im Stich lässt. We will always triumph. Dass du immer den Sieg davon trägst. You'll work all things to the good. Dass du alle Dinge zum Guten wirkst. We'll never lack anything. Dass uns nie etwas mangeln wird. You'll lead us in paths of righteousness. Dass du uns führst in Pfaden der Gerechtigkeit. If we go through the valley of the shadow of death, you will be with us. Selbst wenn wir durch das Tal des Todesschattens gehen, dann bist du bei uns. Goodness and mercy will follow us. Güte und Barmherzigkeit und uns immer folgen. And on and on and on and on. Und so weiter und so weiter und so weiter. Lord, help us to be careful what we say. Aber Herr, hilf uns, da ganz sorgfältig zu sein mit dem, was wir sagen. In our hearts. In unseren Herzen. We pray. Darum bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.